De comida, é simples assim. So what happens if you drink fruit juice? Was ist, wenn du Fruchtsaft trinkst? De fruta. You're living healthy. Du lebst gesund. Vivendo de uma maneira saudável. But you're not fasting. Aber du fastest nicht. What? Because fruit is juice. Denn Obst ist Nahrung. Frutas são alimentos, comida. Jesus was in the wilderness for 40 days and 40 nights. He didn't drink fruit juice. He didn't eat fruits and vegetables. He didn't do a Daniel fast. Als Jesus 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste war, trank er keinen Fruchtsaft, aß kein Obst oder Gemüse, er machte kein Daniel-Fasten. He ate nothing. Er aß einfach nichts. When we talk about fasting and shall we fast in the new covenant? Wenn wir darüber sprechen, übers Fasten und ob wir im neuen Bund fasten sollen, I want you to understand, möchte ich, dass du verstehst, that whenever I use the word fasting, I am talking about abstaining from food, period. Immer wenn ich das Wort Fasten verwende, meine ich damit den Verzicht auf Nahrung. Punkt. Es ist gut für dich, eine Woche lang nur Fruchtsäfte zu trinken. Das ist sehr gesund. Es entgiftet deinen Körper. All diese Dinge sind wirklich gut. Aber ich möchte, dass du verstehst, is that this is not fasting. Das ist kein Fasten. Fasting means that you do not put food in your body. Fasten bedeutet, du führst deinem Körper keine Nahrung zu. So whenever I talk about it, that's what I'm talking about. Wenn ich also darüber spreche, ist es das, was ich meine. Now let's ask a next question. So, jetzt die nächste Frage. Oh, let's not ask a question. Let's just write something down. Wir stellen die Frage nicht, sondern wir schreiben erst etwas anderes. Fasting plus praying. Fasten plus beten. And I will explain what I mean by this. Ich erkläre dir, was ich damit meine. You know, fasting plus praying. Fasten plus beten. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because many people abstain from food, but they don't spend time in prayer. And in my understanding, it's not biblical fasting. Weil viele Menschen auf Nahrung verzichten, aber keine Zeit im Gebet verbringen, und das ist meiner Meinung nach kein biblisches Fasten. When the Bible talks about fasting in the New Testament especially, wenn die Bibel über Fasten spricht, vor allen Dingen im Neuen Testament, you will find that it always goes together with prayer. Wirst du feststellen, dass es immer mit Gebet verbunden ist. Why is this so very important? Warum ist das so wichtig? It is so very important because not eating is in the biblical sense just a zero food diet. Es ist so, so wichtig, weil das Nichtessen im biblischen Sinne einfach eine Nulldiät ist. Da comida, você está só não ingerindo alimentos. Do you know, I want you to understand something here. Und ich möchte, dass du etwas verstehst. We have taken a lot of words and we have understood them the way the world understands. Wir haben viele Wörter hergenommen und sie einfach so verstanden, wie die Welt sie versteht. See, the world teaches about an intermittent fasting. Die Welt spricht vom Intervallfasten. That means for whatever 14, 16 hours every day you don't eat and you only eat 8 hours. Das heißt, du isst jeden Tag 14 bis 16 Stunden lang nichts und dann darfst du 8 Stunden lang etwas essen. It's called intermittent fasting. Das nennt man Intervallfasten. It's very healthy. I recommend it highly. Es ist sehr gesund und ich kann es nur empfehlen. Your body needs time to recuperate itself. Your organism needs this time. Dein Körper braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Dein Organismus braucht diese Zeit. It's not good to give your body food all the time. Es ist nicht gut, deinem Körper ständig Nahrung zuzuführen. So intermittent fasting, I recommend it. Also Intervallfasten empfehle ich sehr. It's not biblical fasting. Aber das ist kein biblisches Fasten. And worldly and a healthy fasting. Es ist ein weltliches und gesundes Fasten. Wow, ist super saudável. So when we talk about biblical fasting. Wenn wir über biblisches Fasten sprechen, here's what I want you to understand. Möchte ich, dass du Folgendes verstehst. Unless prayer is joined to abstination of food, it's not fasting in the sense of the Bible. Wenn Gebet nicht mit dem Nahrungsverzicht einhergeht, dann ist es kein Fasten im biblischen Sinne. Não vai ser jejum bíblico. Why have I come to this conclusion? Und wie kam ich zu dieser Schlussfolgerung? Because I've looked up every single time the word fasting is used in the New Testament. Ich schaute jedes einzelne Mal nach, wo das Wort Fasten im Neuen Testament vorkommt. Jedes Mal. Except from one single time, it is never used without mentioning together with prayer. Mit einer einzigen Ausnahme wird es nie ohne die Verbindung mit Gebet verwendet. Sempre mencionada com oração. So that means fasting is a spiritual exercise, not a physical abstinence of food. Remember that. Fasten ist also eine geistliche Übung und kein körperlicher Verzicht auf Nahrung. Denk daran. Só uma abstinência de comida de maneira física. Why is this important? Und warum ist das so wichtig? It's important because if you make it just an abstention of food, it's very hard to do. Es ist wichtig, weil es sehr schwer ist, wenn es nur um den Verzicht auf Nahrung geht. Vai ser algo muito difícil de fazer. Because you need all the self-discipline Porque that you can find and a lot of people don't have this. Du brauchst nämlich sehr viel Selbstdisziplin dazu und die haben viele Menschen nicht. You see, for me this was a major break. Das war für mich ein großer Durchbruch. Because we all like to eat. Denn wir essen alle gerne. Of course we do. Natürlich. We have actually spoiled our physical bodies in such a terrible way. Wir haben unseren Körper eigentlich schrecklich verwöhnt. Muito terrível. That the moment the body doesn't get what it wants, the body screams like a spoiled baby, like a spoiled child. So sehr, dass in dem Moment, wo nicht bekommt, was will, wie ein verwöhntes Kind rumschreit. Candy, I want the candy. Okay. Ich will das Bonbon, ich will das Bonbon. So in order for the kid to shut up in the supermarket at the checkout counter, damit das Kind im Supermarkt an der Kasse still ist, Mommy gives him the candy. Gibt Mama ihm die Süßigkeit. What do we do? Und was machen wir? We train the child that whenever it screams, it gets a candy. Wir bringen dem Kind bei, dass es jedes Mal, wenn es schreit, einen Bonbon bekommt. Se ela gritar, ela vai receber uma recompensa. Probably 99% of everybody who will ever watch this video. Wahrscheinlich haben schätzungsweise 99% aller Menschen, die sich dieses Video anschauen, have done this to their bodies. Genau das mit ihren Körpern gemacht. So the body screams, der Körper schreit and we give it what it screams for. Und wir geben ihm das, wonach er schreit. Das Verlangen nach Nahrung nennen wir dann Hunger, obwohl das gar nicht wirklich Hunger ist. Denk darüber nach. So we can be overweight. Wir können also übergewichtig sein, we eat a big lunch, hatten ein großes Mittagessen muito no almoço, por exemplo, at 1 o'clock in the afternoon, um 1 Uhr mittags. And at 6 o'clock in the evening, only 5 hours later, und 6 Uhr abends, nur 5 Stunden später, meio-dia, uma hora, e aí 18 horas, somente 5 horas depois, we say, I'm hungry. Sagen wir, ich bin hungrig. And we give the body food. Und wir geben dem Körper Nahrung. The truth is, your body is not hungry if it still has fat to eat. Die Wahrheit ist, dein Körper ist nicht hungrig, wenn er noch Fett zu verbrennen hat. Para queimar. Your body screams for food. Dein Körper schreit nach Essen. But if you would not give your body food, the body would not die. Aber wenn du deinem Körper dann keine Nahrung gibst, würde er nicht sterben. Eat all the fat. Der Körper beginnt, das ganze Fett zu verbrennen. Queimar toda a gordura. Would start to get rid of the toxins. Er fängt an, alle Gifte loszuwerden. But we call it hunger. Aber wir nennen es Hunger. So what have we done? Und was haben wir getan? We've raised our body like a spoiled kid. All it has to do is scream and we quickly respond. Wir haben unseren Körper wie ein verwöhntes Kind erzogen. Sobald er schreit, reagieren wir sofort. Why is it so important in this context of fasting? And prayer is the only biblical fasting. Warum ist das in diesem Zusammenhang so wichtig, dass Fasten und Beten das einzige biblische Fasten ist? Ich sag dir warum. Because the moment you remove this, sobald du das Gebet weglässt, very few people are able to do this. Sind sehr wenige Menschen in der Lage zu fasten. You have to be a person of extreme self-discipline to fast for 21 days without prayer. Du musst schon extrem diszipliniert sein, um 21 Tage lang ohne Gebet zu fasten. There are people who have that willpower. Es gibt Menschen, die diese Willenskraft besitzen. Die schaffen das. But once we understand that this and this is completely connected, doch sobald wir verstehen, dass Fasten und Gebet zwingend zusammengehört, fasting becomes so much easier. Wird Fasten so viel einfacher. So if you take this out, you will cross this out too. Wenn du das hier weglässt, streichst du auch das durch. So one of the reasons why Christians cannot fast for extended periods because they make it a physical exercise instead of a spiritual exercise. Einer der Gründe, warum Christen nicht über einen längeren Zeitraum fasten können, ist, dass sie es zu einer körperlichen anstatt einer geistlichen Übung gemacht haben. So spiritual. You know, when I say I'm going to fast for a week. Wenn ich sage, ich faste eine Woche lang. And it is not a spiritual exercise. Und es ist keine geistliche Übung. Exercício espiritual. And yes, I've done that. Ja, ich habe das schon so gemacht. You know, I've sometimes said I want to fast for a week, but it wasn't my focus wasn't spiritual. I just wanted to fast. Manchmal fastete ich eine Woche lang, aber mein Fokus war nicht auf dem Geistlichen. Ich wollte einfach nur fasten. Yeah, I quit. Fast jedes Mal höre ich vorzeitig auf. Push through, but most times I don't push through. Einige Male zog ich es durch, aber meistens schaffte ich es nicht. So. But when I do a biblical fasting, I make it a spiritual exercise. First, wenn ich aber ein biblisches Fasten einlege und es primär zu einer geistlichen Übung mache, primeramente, and secondary, a physical exercise, und sekundär zu einer körperlichen, physico, I have never, ever, ever broken it. Habe ich es noch nie vorzeitig abgebrochen. Also schreiben wir auf. Primero, zuerst geistlich, then physical. Dann das Körperliche. Guys, I'm trying to make it as practical as possible and yet as biblical as possible. Ich versuche es so praktisch und doch so biblisch wie möglich für euch zu machen. Ich fände es großartig, wenn ich durch diese Lehre eine Generation von 10 oder 100.000 von Menschen erwecken könnte, die anfängt, ein Leben des Fastens und Betens zu führen. Möge der Heilige Geist diese Videos nehmen und sie in der ganzen Welt verbreiten. Mögen sie viral gehen. Und möge sich das Volk Gottes voller Leidenschaft für den geliebten Jesus erheben und ein Leben des Fastens und Betens führen. Also erstens geistlich, zweitens körperlich. Aber wir haben das Fasten zu einer rein körperlichen Übung gemacht. Also kein Wunder, dass wir immer aufgeben. Hör zu. Mir geht es ganz genauso. Manchmal denke ich, ich möchte einfach ein paar Tage fasten. Dann tue ich es. Ich sage zu Debbie, Baby, ich werde 4 Tage lang fasten. Und dann am Abend des 2. Tages erwischt sie mich, wie ich den Kühlschrank öffne. Sie sagt, ich dachte, du fastest. Ja, habe ich auch, aber es ist echt schwer. Das passiert mir immer wieder. But when I say I'm going to fast, it's a spiritual exercise. It becomes a different ball. Aber wenn ich sage, ich faste als geistliche Übung, dann ist es ganz anders. So this is why. Und deshalb. Don't take fasting as something of just an abstention of food. Betrachte Fasten nicht als etwas, das lediglich den Verzicht auf Nahrung bedeutet. Even though that's what it is. Obwohl es genau das ist. That's the meaning of the word. Genau das bedeutet das Wort. But without making the spiritual exercise, it's not a biblical fasting, it's just a worldly fasting. Aber wenn du es nicht als geistliche Übung verstehst, ist es kein biblisches Fasten, sondern nur ein weltliches Fasten. Um jejum sem comida não vai ser algo bíblico. Look, I'm going to give you some Bible verses. Ich nenne dir ein paar Bibelstellen. Very quickly. Ganz schnell. Rapidamente. Matthew, I think this is going to be quite a lengthy series. Ich denke, es wird eine ziemlich lange Serie. It's good. Finally, we're doing it. Es ist gut, dass wir das endlich tun. Thank you, Karen, for telling me to do this. Danke, Karen, für den Tipp. Ich habe mir da das Idee. Look at Acts chapter 14, 23. Schau Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 23. And appointed elders in every church and prayed. With fasting, isn't that interesting? Als sie nun in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt hatten, beteten sie mit Fasten. Con jejuns, não é interessante? Ist das nicht interessant? My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und wenn du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch mehr Informationen gibt. Whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Es gibt verschiedene Kurse. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen tollen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. Wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen. Click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link und du wirst weitergeleitet zu den anderen wunderbaren Informationsquellen. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Yeah.